Manchmal, öfter, ist man ganz weg. Du auch. Dann schläfst du. Und morgens ruft dich die Mutter. Bianca, Rolf, steh auf. Und dann stehst du auf. Es gibt Menschen, die sind so weg, die kann kein Mensch mehr wecken. Die schlafen den Todesschlaf. Jesus sagte einmal zu einer weinenden Mutter, zu einem weinenden Vater, euer Kind schläft. Es war tot. Er sagte, es schläft. Und als Jesus am Kreuz gestorben war, da haben seine Freunde ihn begraben. Und sie wussten, er schläft. Und sie sagten, er ist auferstanden. Nicht jeder will verstehen. Viele sagen, Tod ist tot. Wir sagen, er schläft. Er ist erweckt worden aus dem Tod. Er lebt. Er ist auferstanden. So geschehen viele Dinge, schöne Dinge, wunderbare Dinge. Die einen können es verstehen, die anderen können es nicht verstehen. Wie auch Menschen untereinander sich verstehen und nicht verstehen. Auch wenn sie alle Deutsch sprechen. Sie verstehen sich nicht. Das hat etwas mit der Sünde zu tun.